Telekom, Fernsprecher, Hohenzollernring 74 an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Fahrzeug MAN der Firma Schlier Getränkefabrik Bergheim, die hier vor der Commerzbank Getränke auslädt. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.